Ein anderer Tag schleicht sich herein. Du willst nicht sehen, lässt ihn nicht rein. Siehst dich um, ins Nichts gedreht. Denkst, dass das Leben andere Wege geht. Stundenlang bewegst dich nicht. Du legst auf dir zu viel Gewicht. Atmest aus, du atmest schwer. Du lebst noch und lebst doch nicht mehr. Treibst davon, Sehnen leer. Weiß nicht was, wo, wann und wer. Falscher Ort, falsche Zeit. Im Nirgendwo auf Ewigkeit. Davon, Sinnen leer. Weiß nicht was, wo, wann und wer. Falscher Ort, falsche Zeit. Im Nirgendwo auf Ewigkeit. Glücklich sind die nebenan, perfekte Frau, perfekter Mann. Lachen, Leben sind zu zweit, für dich war es noch nie so weit. Weil das gestern auch das heute ist, weil du nur noch es war mal bist. Lebst du dir selbst hinterher, du spürst nichts und du hörst nichts mehr. Treib's davon, Sinnen leer. Weiß nicht was, wo, wann und wer. Falscher Ort, falsche Zeit.